Teil 2 Mailbox-Ansagen. Du hörst gleich 4 Nachrichten in der Mailbox. Lies zuerst die Aufgaben 6 bis 9. Du hast dafür 60 Sekunden Zeit. Höre nun die Nachrichten. Löse die Aufgaben beim Hören. Kreuze bei jeder Aufgabe die richtige Lösung, A oder B oder C, an. Danach hörst du die Nachrichten noch einmal. Aufgabe 6. Hallo Thomas, hier Sarah. Wir planen eine Fahrradtour an den Chiemsee. Vielleicht hast du ja Lust mitzukommen. Wir fahren bei jedem Wetter am kommenden Wochenende. Christine kommt übrigens auch mit, also melde dich möglichst bald. Aufgabe 7. Hier Dennis. Marco, es tut mir leid, aber ich kann morgen doch nicht zu deiner Geburtstagsparty kommen. Wir schreiben am Dienstag eine Mathearbeit und ich blick einfach nicht durch. Ich würde ja gerne kommen, aber ich muss wirklich lernen. Trotzdem, schon mal viel Spaß bei deiner Party. Und nochmals vielen Dank für die Einladung. Aufgabe 8. Frau Brügge, hier Firma Wagner. Wir kommen am Donnerstag wie verabredet zur Reparatur Ihrer Dusche. Wir werden aber ein bisschen später kommen, erst nach der Mittagszeit, also etwa um 14 Uhr. Vormittags geht es leider nicht mehr. Wenn Ihnen der neue Termin nicht passt, rufen Sie bitte zurück, Sie haben ja unsere Nummer. Aufgabe 9. Hallo Frau Rückert, hier spricht Frau Heinrich. Ich bin die Klassenlehrerin Ihrer Tochter Sabrina. Ihrer Tochter geht es heute nicht sehr gut. Aber bitte beunruhigen Sie sich nicht. Es ist nichts Schlimmes. Rufen Sie bitte möglichst bald im Sekretariat an. Nummer 0635-85076. Vielen Dank. Du hörst die Nachrichten jetzt ein zweites Mal. Überprüfe dabei deine Antworten. Aufgabe 6. Hallo Thomas, hier Sarah. Wir planen eine Fahrradtour an den Chiemsee. Vielleicht hast du ja Lust mitzukommen. Wir fahren bei jedem Wetter am kommenden Wochenende. Christine kommt übrigens auch mit, also melde dich möglichst bald. Aufgabe 7. Hier Dennis. Marco, es tut mir leid, aber ich kann morgen doch nicht zu deiner Geburtstagsparty kommen. Wir schreiben am Dienstag eine Mathearbeit und ich blick einfach nicht durch. Ich würde ja gerne kommen, aber ich muss wirklich lernen. Trotzdem, schon mal viel Spaß bei deiner Party. Und nochmals vielen Dank für die Einladung. Aufgabe 8.